Das große Herbstfest. Auf dem Bauernhof von Bäuerin Yumi gab es eine Menge zu tun. Die Äpfel an den Apfelbäumen waren reif und mussten gepflückt werden. Yumi und Chase, der Schäferhund, sammelten die schönsten ein. Wie wär's mit denen? Danke, Chase. Oh, das sind wirklich Prachtstücke. Genau richtig für unser Herbstfest. Meine Äpfel schmecken besonders süß. Dalmatina Marshall schob einen Korb nach dem anderen heran. Ich mag Äpfel wirklich richtig gern, Bäuerin Yumi. Vergiss nicht unsere Kürbisse. Ich mag auch Kürbisse wirklich richtig gern. Noch lieber als Leckerlis. Jetzt waren aber erst einmal die Äpfel dran. Und schon bald waren die Körbe fast voll. An die anderen Äste komme ich nicht dran. Aber ich schaff das. Ist ganz leicht. Pass auf! Marshall nahm Anlauf. Nein, warte! Sprang hoch und bekam einen der Äste zu fassen. Hab ihn! Aber Marshall, die sind doch zu... Der Ast schnellte zurück. Marshall sauste durch die Luft, biegsam, landete erst auf einem Heuballen, dann auf dem Rücken der schwarzbunten Kuh, die in einem Gatter vor dem Stall stand. Entschuldige, Kuhländer! Und zum Schluss mit dem Kopf voran in einem Haufen Kürbisse. Nichts passiert! Marshall! Alles in Ordnung, Marshall? Bäuerin Yumi nahm dem Dalmatiner den Kürbis vom Kopf und sah sich dann besorgt um. Oh nein. Tut mir leid. Ich räume das weg. Nein, nein, ist schon gut. Mit Kürbispampe werde ich fertig. Aber wie Kolinda sich verhält, das macht mir Sorgen. Immer wenn sie so unruhig ist, bedeutet das, dass das Wetter schlecht wird. Und das ist nicht gut für die Äpfel. Yumi schaute sich auf ihrem Handy die Wettervorhersage an. Ja, es wird bald schneien. Kühe spüren das immer. Heißt das, ein Schneesturm kommt? Es ist doch noch nicht Winter. Was wir heute nicht pflücken, wird erfrieren. Und das können wir für das Fest nicht gebrauchen. Och, so ein Ärger. Dann müssen wir eben alles pflücken, bevor der Sturm da ist. Das wird ganz schön viel Arbeit. Dafür brauchen wir zu dritt viel zu lange. Das ist ja furchtbar. Ryder und die anderen Hunde können helfen. Ja, los, los, los, los! Chase und Marshall flitzten zur Zentrale der Fellfreunde hinüber, um mit Ryder ihren nächsten Einsatz zu besprechen. Ryder! Was gibt's, Freunde? Yumi braucht unsere Hilfe. Da kommt ein Schneesturm. Sie muss ihr ganzes Obst bis heute Abend ernten, sonst fällt das Herbstfest aus. Keine Sorge, Freunde. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale! Sky und Zuma spielten gerade Fangen, als die Chips an ihren Halsbändern blinkten. Paw Patrol zur Zentrale! Wer als erster bei der Zentrale ist! Rocky und Rubble spielten im Park Frisbee. Paw Patrol zur Zentrale! Das ist Ryder! Wettrennen! Vorher brachten sie aber die Frisbee-Scheibe noch dorthin, wo sie hingehörte. Das muss in die Kiste! Hier kommt Rubble, der Retter! Das ist unfair. Die Bulldogge war nämlich schon weitergerannt. Rocky schloss schnell den Deckel der Kiste und flitzte seinem Freund hinterher.